Sachse so hart. Sie schließe im Kaste und gib mir ne Zart. Drum die Kumpar, die Freier sind da. Soll ich kreinen, soll ich weinen, soll ich sagen ja, ja. Sie gib mir die Proge, die Kingel zu locken. Sie gib mir zu springen, sie gib mir zu fliegen. Drum die Kumpar, die Freier sind da. Soll ich kreinen, soll ich weinen, soll ich sagen ja, ja. So hart, sie schließe im Kaste und gib mir ne Zart. Und die Kumpar, die Freier sind da. Soll ich kreinen, soll ich weinen, soll ich sagen ja, ja. Sie gibt mir die Proge, die Hingel zu locken. Sie gibt mir zu striegen, sie gibt mir zu fliegen. Und die Kumpar, die Freier sind da. Soll ich kreinen, soll ich weinen, soll ich sagen. Die Mama heiraten. Oh, immer drauf, solange wie die Mutter jung ist. Immer drauf. Hey, yeah. Mein Mutter packt Gredel, sie packt sie so hart. Sie schließe im Kasten und gibt mir ne Zart. Und die Kumpa, die Freier.